Der versiegelte Engel von Nikola Ljeskov. Gelesen von Schalkmar. 9. Kapitel. Ich will sie nicht mit Einzelheiten aufhalten, wie ich und mein Gefährte durch alle Nadelöhre schlüpften und überall hinkamen. Ich will ihnen gleich von der Trauer berichten, die uns ergriff, als wir fuhren, dass man unsere von den Beamten durchbohrten Ikonen, so wie sie auf die Stange aufgespießt waren, in den Keller des Konsistoriums geworfen hatte. Damit war die Sache für uns verloren und wie im Sarge begraben. Es war vergeblich, noch weiter an sie zu denken. Erfreulich dagegen war, dass man sich erzählte, der Erzbischof selbst habe diese barbarische Handlungsweise nicht gebilligt, sondern im Gegenteil gesagt, wozu das? Er sei sogar für das alte Kunstwerk eingetreten und habe erklärt, es ist ein altes Stück, das man schützen muss. Schlimm dagegen war, dass als das durch die Schändung entstandene Urteil noch nicht überwunden war, uns ein noch größeres durch diesen neuen Verehrer traf. Derselbe Erzbischof nahm, was man hinzufügen muss, nicht in schlimmer, sondern in guter Absicht unseren versiegelten Engel in die Hand und betrachtete ihn lange. Dann legte er ihn zur Seite und sagte, das verstörte Antlitz, wie schrecklich hat man es zugerichtet. Man tue dieses Bild nicht in den Keller, sondern stelle es in meine Kapelle aufs Fenster neben den Opfertisch. Die Diener des Erzbischofs führten den Befehl aus, und wenn uns einerseits, wie ich gestehen muss, diese Aufmerksamkeit des Hierarchen sehr angenehm berührte, so sahen wir andererseits doch ein, dass dadurch jede Aussicht, unseren Engel rauben zu können, vereitelt war. Es blieb nur ein Mittel. Ein einziges Mittel blieb übrig, die Diener des Erzbischofs zu bestechen und mit ihrer Hilfe das Bild mit einem kunstvoll ähnlich gemalten zu vertauschen. Das hatten unsere Altgläubigen schon oft mit Erfolg gemacht, aber dazu wäre vor allen Dingen ein kunstfertiger Heiligenbildmaler mit einer erprobten Hand nötig gewesen, der es verstanden hätte, heimlich ein genaues Abbild herzustellen. Einen solchen Maler gab es jedoch in dieser Gegend nicht. Zudem befiel uns seit dieser Zeit doppelte Trauer, die wie Wassernot über uns kam. In der Stube, in der man früher nur Lob singen hörte, vernahm man nichts als Schluchzen, und in kurzer Zeit hatten wir uns so krank geweint, dass wir mit unseren tränenerfüllten Augen den Boden nicht mehr sehen konnten, und dadurch oder aus einem anderen Grunde entstand dann bei uns eine Augenkrankheit, die mit der Zeit alle ergriff. Was es bisher nicht gegeben hatte, geschah jetzt. Wir hatten Kranke ohne Zahl. Das ganze Arbeitervolk fand dafür die Deutung, dass es nicht ohne Grund geschehe, sondern wegen des Engels, der Altgläubigen. Man hat ihn, sagten sie, durch das Siegel geblendet und jetzt müssen wir alle erblinden. Diese Auslegung fand nicht nur bei uns allein Glauben, sondern auch alle kirchlich Gesinnten waren aufgebracht. Obwohl unsere Brotgeber, die Engländer, Ärzte kommen ließen, ging niemand zu ihnen und auch ihre Arzneien wollte niemand nehmen, sondern wir alle flehten nur um das eine. Bring uns den versiegelten Engel. Wir wollen vor ihm einen Bittesgottdienst halten. Er allein kann uns helfen. Unser Engländer, Jakov Jakovlevich, nahm sich der Sache an, fuhr selbst zum Erzbischof und sagte ihm, so steht es, Eminenz, der Glaube ist eine große Sache, und einem jeden wird alles nach seinem Glauben gegeben. Geben Sie uns doch den Engel aufs andere Ufer. Der Erzbischof aber wollte davon nichts wissen und sagte, dem darf kein Vorschub geleistet werden. Damals erschien uns dieses Wort grausam, und wir verurteilten den Erzbischof leichtfertig. Später aber wurde uns offenbar, dass dies alles nicht aus Hartherzigkeit, sondern durch Gottes Vorsehung geschah. Indessen nahmen die Zeichen kein Ende, und der strafende Finger traf auch den Hauptschuldigen dieser Sache. Pimen selbst, der nach diesem Unheil von uns geflohen war, auf dem anderen Ufer lebte und der Staatskirche beitrat. Ich begegnete ihm einmal dort in der Stadt. Er begrüßte mich, und ich grüßte ihn wieder. Dann sagte er mir, ich habe gesündigt, Bruder Mark, dass ich mich von eurem Glauben abgeschieden habe. Ich antwortete ihm, was einer glaubt, das ist Gottes Sache. Aber dass du den Armen um ein paar Stiefel verkauft hast, das war nicht gut gehandelt. Verzeih mir, dass ich dir, wie es der Prophet Amos befiehlt, brüderliche Vorwürfe mache. Bei der Nennung des Propheten überlief ihn ein Schauder. Sprich mir nicht vom Propheten, sagte er. Ich kenne die Schrift selbst und fühle, wie die Propheten die auf der Erde Lebenden bestrafen. Ich selbst habe dafür ein Zeichen. Und er klagte mir, dass er, als er neulich im Fluss gebadet hatte, am ganzen Körper Flecke geworden sei. Er machte seine Brust frei und zeigte mir auf ihr Flecken, wie bei einem gescheckten Pferde, die sich von der Brust bis hinauf zum Hals zogen. Ich, sündiger Mensch, hatte schon im Sinne, ihm zu sagen, dass Gott den Schelm zeichne. Aber ich unterdrückte diese Worte und sagte, nun, was hat das zu bedeuten? Bete nur und sei froh, dass du auf dieser Welt gezeichnet bist. Vielleicht wirst du dann in der kommenden rein dastehen. Aber er klagte mir, wie unglücklich er darüber sei und was er einbüße, wenn die Flecken auch das Gesicht ergreifen würden. Der Gouverneur selbst habe, als er ihn, Demon, bei seinem Übertritt in die Kirche sah, große Freude an seiner Schönheit gehabt und dem Stadthauptmann gesagt, er solle Beamen beim Empfang vornehmer Personen unbedingt ganz vorne mit der silbernen Schüssel in den Händen aufstehen. Aber einen fleckigen Menschen könne man doch nicht aufstehen. Was brauche ich aber, seine eitlen und hohlen Worte weiter anzuhören? Ich drehte mich um und ging. Seit der Zeit waren wir von ihm geschieden. Seine Flecken wurden immer sichtbarer, aber auch bei uns hörten die Zeichen nicht auf. Schließlich setzte im Herbst, als der Fluss kaum zugefroren war, plötzlich Tauwetter ein, das das ganze Eis auseinanderriss und unsere Behausungen zerstörte. Und jetzt folgte Schaden auf Schaden, bis einmal sogar einer der Granitpfeiler unterspült wurde und der Strudel das Werk vieler Jahre, das viele Tausend gekostet hatte, verschlang. Dies machte sogar unsere Brotgeber, die Engländer, bestürzt. Und irgendjemand rief ihrem Ältesten, Jakov Jakovlewitsch, uns Altgläubige wegzuschicken, um von all dem Übel wieder erlöst zu werden. Der Engländer aber war ein Mensch mit rechtschaffenem Herzen und hörte nicht drauf. Er ließ sogar mich und Luka Kirillow zu sich rufen und sagte, Kinder, gebt mir selbst einen Rat. Kann ich euch nicht irgendwie helfen und euch trösten? Wir antworteten ihm, dass es für uns keinen Trost gebe, solange dass uns das heilige Antlitz des Engels, das uns überall begleitet hatte, mit Feuerharz versiegelt sei und dass wir vor Leid vergingen. Was gedenkt ihr zu tun? Fragte er. Wir wollen ihn einmal vertauschen und sein reines Antlitz, das die gottlose Hand des Beamten unter dem Siegel verborgen hat, entsiegeln. Warum ist euch der Engel so teuer und kann man euch nicht einen anderen ebensolchen verschaffen? Er ist uns deshalb so teuer, antworteten wir, weil er uns beschützt hat. Einen anderen können wir aber nicht bekommen, weil dieser in schwerer Zeit von gottesfürchtiger Hand gemalt und von einem Priester des alten Glaubens nach dem Brevier des Piotr Mogila geweiht worden ist. Und jetzt haben wir weder Priester noch jenes Brevier. Aber wie wollt ihr ihn entsiegeln, wo doch der Siegellack das ganze Gesicht ausgebrannt hat? Wir antworteten, Euer Gnaden, was das anbelangt, so haben Sie keine Sorge. Wenn wir ihn nur in unsere Hände bekommen, wird er, unser Beschützer, schon selbst für sich sorgen. Er ist keine Handelsware, sondern ein echtes Stroganova Arbeit. Und die Stroganova, wie die Kostromar-Lacke, sind so zubereitet, dass das Bild nicht einmal den Feuerbrand zu fürchten braucht. Er lässt das Harz an die zarten Farben nicht einmal heran. Seid ihr davon überzeugt? Ja, das sind wir. Dieser Lack ist so stark wie der alte russische Glaube selbst. Er schimpfte noch auf jene, die ein solches Kunstwerk nicht zu schätzen verstanden hatten, gab uns die Hand und sagte nochmals, Nun, verzagt nicht. Ich bin euer Helfer. Wir werden euren Engel bekommen. Braucht ihr ihn für lange? Nein, antworten wir. Für ganz kurze Zeit. Nun, dann sage ich den Leuten, dass ich für euren versiegelten Engel kostbare, goldene Beschläge machen lassen will. Und wenn man ihn mir dann gibt, vertauschen wir ihn. Gleich morgen will ich mich dran machen. Wir dankten ihm und erwiderten, Herr, unternehmen Sie bitte morgen und auch übermorgen noch nichts. Warum das? Fragte er. Wir antworteten, weil wir, Herr, vor allen Dingen ein Bild zum Vertauschen haben müssen, das dem echten wie ein Wassertropfen dem anderen gleicht. Solche Meister gibt es hier aber nicht und werden auch in der Nähe nicht zu finden sein. Das ist eine Kleinigkeit, sagte er. Ich werde euch selbst aus der Stadt einen Künstler mitbringen, der nicht nur Kopien malt, sondern selbst vortreffliche Porträts. Nein, antworteten wir, tun Sie das bitte nicht. Erstens würde durch diesen weltlichen Maler vielleicht ein unziemliches Gerede entstehen. Zweitens kann ein Maler diese Aufgabe gar nicht erfüllen. Der Engländer glaubt es nicht, und so trat ich vor und legte ihm den ganzen Unterschied klar, dass die jetzigen weltlichen Maler eine andere Kunstart haben, dass sie nämlich mit Ölfarben malen, während dort die Farben mit Eiweiß angerieben werden und ganz zart sind. In der neuen weltlichen Malerei ist die Darstellung hingeschmiert und erscheint nur in einiger Entfernung natürlich, während hier alles fließend und noch in der Nähe deutlich ist. Einem weltlichen Maler würde selbst die Wiedergabe der Zeichnung nicht gelingen, weil sie nur gelernt haben, den irdischen Körper abzubilden und was den körperlichen Menschen ausmacht, während in der heiligen russischen Ikonenmalerei der verklärte, himmlische Leib dargestellt wird, den sich der materielle Mensch nicht einmal vorstellen kann. Das interessierte ihn und er fragte, »Aber wo gibt es denn solche Maler?« Solche Meister, die sich heute noch auf diese besondere Art verstehen. Sie sind heute, berichtete ich ihm weiter, sehr selten und selbst damals lebten sie in tiefer Verborgenheit. Im Dorf Femstera lebt ein Meister namens Kochlow, aber er ist schon hoch in den Jahren und kann die weite Reise nicht machen. Auch in Palichow leben zwei, aber auch die werden die Reise nicht unternehmen. Zudem taugen uns weder Temstera noch die Palichower Meister. Weshalb denn das? Forschte er weiter. Weil sie, antwortete ich, eine andere Manier haben. Bei dem Steeren ist die Zeichnung schwerfällig und erfarbt und trüb. Bei den Palichowern dagegen ist der Ton türkisfarbig und schimmert bei ihnen bläulich. Was soll man nun machen? Fragte er. Ich weiß es nicht, ich weiß es selbst nicht, antwortete ich. Ich habe zwar gehört, es gebe in Moskau noch einen guten Meister namens Zilatschow, er hat in ganz Russland, auch bei den unsrigen, einen guten Namen, aber er entspricht mehr der Nowgorodschen und der zarisch-moskowitischen Art. Unsere Ikone aber ist Stroganow-Verzeichnung mit den klarsten, heiligsten Farben, so dass uns einzig der Meister Sebastian von der Wolga helfen könnte, aber der ist ein leidenschaftlicher Wanderer und zieht durch ganz Russland, macht bei den Altgläubigen Ausbesserungen und niemand weiß, wo er zu finden ist. Der Engländer hatte meinen ganzen Bericht mit Vergnügen angehört, lächelte ein wenig und antwortete, »Ihr seid sehr wunderliche Leute«, sagte er. »Aber wenn man euch zuhört, wird es einem wohl, denn ihr scheint alles, was euch angeht, gut zu kennen und sogar in der Kunst Bescheid zu wissen.« »Warum sollen wir denn von der Kunst nichts erfasst haben, Herr?« sagte ich. »Hier behandelt es sich doch um Gotteskunst und bei uns gibt es unter den ganz einfachen Bauern so große Liebhaber dieser Kunst, dass sie nicht nur alle Schulen auseinanderhalten, wodurch sich zum Beispiel eine von der anderen unterscheidet, die Ustjuger oder die Nogoroder, die Moskauer oder die Wologdaer, die Sibirische oder die Stroganower, sondern die sogar in derselben Schule die Werke der berühmten alten russischen Meister fehlerlos unterscheiden.« »Kann denn das sein?« Genau so, wie sie die Handschrift eines Menschen von der eines anderen unterscheiden, so auch jene, antwortete ich. Sie schauen nur hin und sehen gleich, ob es Kusma, Andrei oder Prokofitsch gemalt hat. An welchen Merkmalen? Es gibt Unterschiede in der Zeichnung, im Ton, in der Raumverteilung, in den Gesichtszügen und in den Bewegungen. Ihr hörte immerfort zu und ich erzählte ihm, was ich über die Malerei eines Uschakow und eines Rubeljow wusste und vom ältesten russischen Maler Paramschin, dessen Heiligenbilder unsere gottesfürchtigen Fürsten und Zaren ihren Kindern zum Segen schenkten, denen sie sogar in ihren Vermächtnissen befahlen, diese Ikonen wie ihren Augapfel zu hüten. Der Engländer zog gleich sein Notizbuch heraus ließ mich den Namen dieses Malers wiederholen und fragte, wo man Arbeiten von ihm sehen könnte. Aber ich antwortete, Sie werden vergeblich suchen, Herr. Nirgends ist eine Erinnerung an Sie zurückgeblieben. Wo sind Sie denn geblieben? Ich weiß es nicht, sagte ich. Ob man sie zum Pfeifenreigen verwendet oder bei den Deutschen gegen Tabak eingetauscht hat. Es kann nicht sein. Im Gegenteil, antwortete ich. Es kann sehr wohl sein. Es gibt Beispiele dafür. Der römische Papst hat im Vatikan ein Triptychon, das unsere russischen Ikonmaler Andrei, Sergei und Nikita im 13. Jahrhundert gemalt haben. Diese vielfigurigen Miniaturen sollen so wunderbar sein, dass selbst die größten ausländischen Maler, die sie sahen, vor diesem wundervollen Werk in Begeisterung gerieten. Aber wie ist es nach Rom gekommen? Peter der Erste hat es einem ausländischen Mönch geschenkt, und der hat es verkauft. Der Engländer lächelte ein wenig, wurde dann nachdenklich und sagte leise, dass bei ihnen in England jedes Bildchen von Geschlecht zu Geschlecht bewahrt werde und dass es so für seine Herkunft selbst Zeugnis ablege. Nun, bei uns herrscht wahrhaftig eine andere Sitte, sagte ich. Das Band der Überlieferungen der Vorfahren ist zerrissen, damit alles neu erscheine, als sei das ganze russische Geschlecht erst gestern von der Henne in den Nesseln ausgebrütet worden. Wenn die bei euch gezüchtete Unwissenheit so groß ist, warum bemühen sich dann nicht wenigstens diejenigen, die die Liebe zum Heimatlichen bewahrt haben, die einheimische Kunst zu erhalten? Ich antwortete, es ist niemand da, Herr, der uns unterstützen würde, denn in den neuen Kunstschulen verfault allerorts das Gefühl und der Verstand unterwirft sich der Eitelkeit. Die Fähigkeit zur hohen Begeisterung ist verloren gegangen. Alles wird vom Irdischen abgeleitet und atmet irdische Leidenschaft. Unsere neuesten Maler haben damit begonnen, den Erzengel Michael nach dem Bildnis des Fürsten Potjomkin von Turin darzustellen. Und jetzt sind sie so weit, dass sie Christus den Erlöser als Juden abbilden. Was soll man von solchen Menschen erwarten? Ihre unbeschnittenen Herzen werden schließlich noch andere Dinge malen und verlangen, dass man die als Gottheit verehre. Hat man doch in Ägypten einen Stier und eine rot gefiederte Zwiebel angebetet. Nur, wir werden uns nicht von den fremden Göttern beugen und werden das Judengesicht nicht als das Antlitz des Erlösers anerkennen. Ja, so kunstfertig diese Bilder auch sein mögen, wir halten sie für eine herzlose Frechheit und wollen von ihnen nichts wissen, weil es in der Überlieferung der Väter heißt, dass die Ergötzung der Augen die Reinheit der Vernunft zerstört, wie ein schadhafter Wasserspeier das Wasser trübt. Damit schloss ich und schwieg, aber der Engländer sagte, »Fahre fort, mir gefällt es, wie du urteilst.« Ich antwortete, »Ich habe schon alles erzählt.« Er aber erwiderte, »Nein, erzählen Sie mir noch, was ihr unter einem beseelten Bilde versteht.« Diese Frage, meine Herren, war für einen einfachen Menschen ziemlich schwierig, aber es war nichts zu machen, und ich begann zu erzählen, wie in Novgorod der Sternenhimmel gemalt ist. Und dann berichtete ich von dem Kieferbild in der Sophienkathedrale, wo zu Seiten des Herrn Zebaut 7 geflügelte Erzengel stehen, die natürlich keine Ähnlichkeit mit dem Fürsten Potjomkin haben und auf den Stufen der Vorhalle die Erzväter und Propheten dargestellt sind und denen Moses mit der Gesetzestafel noch tiefer, Aaron mit Mitra und Stab und auf der anderen Seite der Stufen König David mit der Krone, der Prophet Jesajas mit der Schriftrolle, Hesekiel mit der geschlossenen Pforte, Daniel mit dem Stein, und um diese Fürbitter, die den Weg zum Himmel weisen, sind die Gaben abgebildet, durch die der Mensch diesen Ruhmesweg erklimmen mag. Wie? Das Buch mit den 7 Siegeln, als die Gabe der Allweisheit, der 7-armige Leuchter, als die Gabe der Vernunft, die 7 Augen, als die Gabe des Rates, die 7 Bosonen, als die Gabe der Kraft, die Hand Gottes inmitten von 7 Sternen, als die Gabe der Gesichte. Die 7 Räucherbecken als die Gabe der Frömmigkeit und die 7 Blitze als die Gabe der Gottesfurcht. Sehen Sie, sagte ich, eine solche Darstellung ist erhebend. Der Engländer antwortete, Verzeih mir, mein Lieber, ich verstehe nicht, weshalb du dies erhebend nennst. Weil eine solche Darstellung uns klar sagt, dass es dem Christenmenschen ansteht, zu beten und danach zu lechzen, sich von dieser Welt zu Gottes unsagbarem Glanze zu erheben. Ja, sagte er, Das kann aber jeder aus der Schrift und aus dem Gebet erfassen. Nein, durchaus nicht, antwortete ich. Es ist nicht jedem gegeben, die Schrift zu verstehen, und dem, der sie nicht versteht, gibt doch das Gebet nur Finsternis. Mancher hört die Verheißung der großen und reichen Gnade und schließt daraus, dass damit Geld gemeint sei, und betet voller Habsucht. Sieht er aber vor sich den himmlischen Glanz dargestellt, so vergisst er hierüber das höchste irdische Glück und sieht ein, dass er dieses Ziel erreichen müsse, weil dort alles so klar und einleuchtend geschildert ist. Hat dann der Mensch für seine Seele zunächst die Gabe der Gottesfurcht gebetet, so erhebt sich gleich, von der irdischen Schwere befreit, von Stufe zu Stufe und erringt mit jedem Schritte mehr vom Überfluss der göttlichen Gaben. Und von der Zeit an erscheint dem Menschen im Gebet das Geld und aller irdische Ruhm nur als verabscheuungswürdig vor dem Herrn. Der Engländer hob sich von seinem Platze und sagte lächelnd: Und ihr, Sonderlinge, was erbetet ihr euch? Wir beten, antwortete ich, um ein christliches Ende und um ein mildes Gericht am jüngsten Tag. Er lächelte wieder und zog plötzlich an einer goldgelben Schnur. Ein grüner Vorhang ging auf, und hinter ihm saß seine Frau, die Engländerin, und strickte vor einer Kerze mit langen Stricknadeln. Sie war eine schöne, freundliche Dame, und wenn sie auch nur wenig Russisch sprechen konnte, so verstand sie doch alles und hatte gewiss unser Gespräch mit ihrem Manne über die Religion mit anhören wollen. Und was denken Sie wohl? Kaum war der Vorhang, der sie verdeckt hatte, zurückgezogen, als die Gute sogleich, wie erschrocken aufstand, an mich und Luke herantrat und uns Bauern ihre beiden Händchen entgegenstreckte. In ihren Augen blinkten Tränen, und sie sagte: Gute Menschen, gute russische Menschen! Ich und Luke küssten ihr für dieses gute Wort beide Hände, aber sie drückte ihre Lippen auf unsere Bauernköpfe. Der Erzähler hielt inne, bedeckte die Augen mit dem Ärmel, wischte sie still und flüsterte dann: Sie war eine rührende Frau. Nachdem er sich gefasst hatte, fuhr er fort. Nach ihrer freundlichen Tat begann die Engländerin ihrem Manne etwas in ihrer Sprache auseinanderzusetzen. Wenn wir es auch nicht verstanden, so hörten wir an der Stimme, dass sie ihn für uns bat. Und der Engländer freute sich über die Güte seiner Frau, strahlte vor Stolz, streichelte der Frau immerfort das Köpfchen und girrte in seiner Sprache wie eine Taube. Gut, gut. Oder was er sonst gesagt haben mag. Aber es war ersichtlich, wie er sie lobte und sie ihn etwas bestärkte. Dann trat er an seinen Schreibtisch, nahm 200 Rubelscheine raus und sagte: Luca, hier hast du Geld. Geh und suche den kunstfertigen heiligen Bildermaler, wo du ihn zu finden meinst, damit er euch anfertigt, was ihr braucht. Er kann auch für meine Frau etwas in eurer Art malen. Sie will ihrem Sohn eine solche Ikone schenken und gibt euch für eure Bemühungen und Auslagen das Geld. Sie aber lächelt durch die Tränen und entgegnet rasch: Nein, das ist von ihm, aber ich will von mir extra. Und mit diesen Worten geht sie zur Tür hinaus und bringt einen dritten Hunderter. Mein Mann, sagt sie, hat mir das für ein Kleid geschenkt, aber ich will kein Kleid, ich stifte es euch. Wir weigern uns natürlich, es anzunehmen, aber sie will davon gar nichts hören und läuft hinaus, während er sagt: Nein, wagt nicht, es ihr zu verweigern und nehmt, was sie euch gibt. Damit wendet er sich weg und sagt: Geht jetzt, Sonderlinge. Wir waren durch die Verabschiedung natürlich nicht beleidigt, weil wir wohl bemerkt hatten, dass sich der Engländer von uns weggewandt hatte, nur um seine Rührung vor uns zu verbergen. So haben uns, meine werten Herren, unsere eigenen Landsleute in ihrer Herzensfinsternis verurteilt, und die englische Nation hat uns getröstet und unserer Seele den Eifer wiedergegeben. Nun wendet sich, meine besten Herren, meine Erzählung dem Ende zu, und ich will Ihnen in Kürze berichten, wie ich meinen lieben, silbergezäumten Lewontitsch mitnahm, wie wir nach dem Ikonenmaler auszogen, welche Ortschaften wir durchwanderten, was für Leute wir sahen, welche neuen Wunder sich uns offenbarten, wie wir zu guter Letzt fanden, was wir verloren hatten und womit wir zurückkehrten. Ende des 9. Kapitels. Gelesen von Schalkmar.